treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Amen, treffen sich zwei Pfarrer. Hier ist Lars Kunkel, Pfarrer bei der Bundespolizei, Direktion Koblenz. Ja, und hier ist Wolfgang Edler, Gemeindepfarrer in Eidinghausen-Dehme in Bad Oeynhausen. Ja, ich schaue raus und draußen liegt wie in fast ganz Deutschland Schnee, allerdings nicht viel. Er taut auch schon sehr energisch. Aber ich habe, wie du vielleicht hier auf dem Bildschirm siehst, wir sind natürlich wieder internetmäßig verbunden. Ich habe hier kräftigen Lichteinfall, weil das draußen so hell ist, weil das alles reflektiert. Hä? Wie sieht's denn bei euch in Koblenz aus? Hat's da auch geschneit oder? Ja, also wir kämpfen heute auch wieder so ein bisschen mit der Qualität der Übertragung. Das war natürlich letzte Woche viel schöner, als wir noch hier live aufgenommen haben. Aber da, das ist unseren Fans aufgefallen. Wir haben mehrere Rückmeldungen bekommen da. Liebe Leute, das war sehr interessant. Und mittendrin bricht der Podcast ab. Das stimmt. Nicht daran, weil wir irgendwie abgebrochen oder zusammengebrochen sind. Nein, wir haben eigentlich den Podcast regulär abgeschlossen. Ganz normal, sogar mit einem schönen Plöpp einer Bügelflasche. Das wurde leider, ich habe erst gedacht, ups, ist das vielleicht zensiert worden, sodass wir wieder so Plöpp gemacht haben. Nein, ist einfach so. War technische Gründe. Mal wieder. Ja. Also ich habe das ja sogar dann noch schriftlich erklärt in dem Teaser da, in diesem kleinen Text, Begleittext des Podcasts, dass wir ja da live mit einem Mikrofon aufgenommen haben, wie früher. Und da war leider noch ein alter Podcast drauf gespeichert. Und die Speicherkapazität dieses Mikros ist leider nicht groß genug, um so viele Texte so lange zu speichern. Und es gibt auch kein Warnpiepen, wenn die Speicherkapazität erreicht ist. Das heißt, es nimmt dann einfach nicht mehr auf. Das war sehr ärgerlich. Endet die Aufnahme. Warnung. Nee, haben wir nicht. Das Internet speichert glücklicherweise mehr. Ja, das, mir scheint es ja so, dass die Speicherkapazität des Internets unendlich zu sein scheint. Jedenfalls profitieren wir davon, dass wir online jedenfalls vorhanden sind. Übrigens, ja, bei uns schneit es auch. In Koblenz schneit es ja nie, weil es ja immer warm, ne, wegen Rhein und so, speichert die Wärme und so. Aber wir haben ja auch Eifel um uns herum. Da ist viel los und im Hunsrück und im Taunus und so. Da liegt Schnee und das finde ich gar nicht so witzig, weil ich habe ja so ein altes Auto mit Heckantrieb und das ist jedes Mal so eine kleine Zitterpartie. Ach, naja. Das sind so die Sorgen. So, aber das ist nichts weiter Dramatisches, ne? Ja. Das Jahr hat begonnen. Wir haben Silvester gefeiert. Nein, wir haben uns gut. Ja, krachen lassen. Genau, wir haben uns gut wieder erholt von dieser Feier. Mhm. Genau. Ja, haben es uns gut gehen lassen. Ich habe meine traditionelle, völlig politisch unkorrekte Silvesterzigarre geraucht. Ja, wir haben auch politisch ungerecht ein paar Feuerwerkssachen abgebrannt. Und es war wie zu erwarten natürlich wieder das Gleiche. Ich wurde zugespammt hinter mit Videos von explodierenden Bomben in Berlin. Das war schlimm. Aber wir haben das zivilisiert gemacht. Wenn auch vielleicht nicht mehr so ganz korrekt. Genau. Ja. Genau. Nein, das war. Und ich werde mir jetzt erstmal wieder ein lecker Teechen eingießen. Ja, das mach mal. Also Tee ist genau das Richtige in dieser Zeit. Ich habe es ja schon erzählt. Wir machen einen Dry January. Schönes Wort. Eine Tradition, glaube ich, aus Amerika. Und dazu gehört es dann einfach im Januar mal zu sagen, soweit das irgendwie möglich ist, verzichten wir auf Alkohol. Sobald das irgendwie möglich ist. Ja. Morgens beim Zähneputzen. Ja. Also kleine Einschränkungen muss man ja, glaube ich, machen. Es geht ja auch nicht darum, dass man vom Teufel ist, wenn man sündigt oder so. Das macht man ja für sich selber einfach, um die Leber mal ein bisschen zu entspannen nach Weihnachten und so. Ist keine schlechte Sache, finde ich. Zitter. Ach, wieder so ein Witz, den man nicht machen. Wahrscheinlich auch wieder politisch unkorrekter Witz, verdammt. Aber naja. Natürlich. Aber da müssen wir ja sagen, da sind wir schon so richtig beim Thema. Mhm. Denn wir haben heute vorgenommen uns, wir beschäftigen uns mit der Jahreslosung. Genau. Das ist so traditionell am Anfang des Jahres. Jedes Jahr gibt es neben den täglichen Losungen, die ja manchmal, wie ich finde, ein bisschen merkwürdig daherkommen, manchmal auch sehr schön, gibt es ja immer so ein Text, so ein Wort in der evangelischen Kirche, das sozusagen wie eine Überschrift über dem Jahr steht und wo man sich am Anfang des Jahres mal ein bisschen dran abarbeitet, zwischendurch und am Ende vielleicht auch nochmal und so ein bisschen guckt, wie hat das getragen, wie war das und so. Und diesmal ist es, finde ich, echt ein besonders schönes Wort. Finde ich, also mir gefällt das ganz gut, ja. Ja, genau. Möchtest du es auch verraten oder soll ich es verraten? Oder teasern wir es noch ein bisschen. man kann das verraten, ne? Ja, schon, ne? Ja. Also 1. Thessalonicher Brief 5,21, ziemlich am Ende des Briefes, gehört so zu den abschließenden Bemerkungen in diesem Brief, schreibt Paulus, prüft alles und behaltet das Gute. Genau. Kleines, kurzes Wort, das man zumindest erstmal auf den ersten Blick wirklich versteht. Das ist ja nicht immer bei Bibelzitaten so, dass man auf Anhieb denkt, das sagt mir was. Also prüfen, das kennen wir ja. Behalten, das Gute, klingt erstmal sehr eingängig. Hab gerade so gedacht, könnte auch so ein Spruch der TÜV-Innung sein. Ne? So prüfen alles, das Gute behalten. Ganz genau. Also in der Tat ist das auch der Kommentar gewesen von einem Mann, mit dem ich darüber gesprochen habe. Der sagte, da muss ich bei prüft alles, da muss ich sofort an den TÜV denken. Und das hat ja dann eben auch was, dieses so auf Herz und Nieren prüfen und genau gucken, ist alles in Ordnung und behaltet das Gute. Also das heißt, kann ich mein Auto noch behalten oder was ist zu tun? Das war tatsächlich seine erste spontane Annäherung. Genau, klingt ja auch, man kann natürlich über viele Sachen sich jetzt Gedanken machen, prüft alles, ja, wie klingt das? Also das klingt ja wirklich fast so ein bisschen, als ob man jetzt überall im Gucken ist. Aber eigentlich ist es ja so, dass mit diesem Bibelwort eigentlich was ganz Tolles und ganz Schönes gemeint ist. Ja, genau. Wobei das ja nicht unbedingt auch wieder selbstverständlich ist, sondern viele empfinden dieses Wort erstmal auch als schwer und als große Verantwortung, weil prüft alles, das kann man ja auch erstmal als große Belastung empfinden. Also dann fragt man sich ja, wenn ich alles prüfen soll, dann klingt das nach sehr, sehr viel Aufwand, nach einem sehr komplizierten Leben. Wenn ich alles hinterfragen muss, alles auf den Prüfstand gebe und immer durchdenken muss und wer bestimmt eigentlich, was das Gute ist. Ich habe hier zufällig ein Heft, das hat eine Bekannte von meiner Frau rausgegeben, die macht das jedes Jahr zur Jahreslosung und die hat die Idee gehabt, also Frau Kahnstein, die hat die Idee gehabt, mal so einige Leute aus ihrem Bekanntenkreis zu fragen, was fällt euch da spontan ein? Und die hat also wirklich mehrere Seiten lang dann immer so zwei, drei Sätze Reaktionen. Da sind einige Reaktionen dabei, die eben so in die Richtung gehen, so ja, also alles prüfen und wer bestimmt eigentlich, was gut ist, was heißt das eigentlich und welche Kriterien werden da angelegt? Und dann gibt es verschiedene Überlegungen. Also mal, das klingt am Anfang so ganz griffig und dann gehen wie immer bei der Jahreslosung, beim ersten Denken erstmal die Probleme los. Ne? Ja, wobei ich finde, man kann natürlich auch Probleme reintragen in Sachen, ich weiß, wovon ich rede, ich mache das auch öfter mal, die gar nicht so bestehen, weil, weißt du, die Alternative ist, ja, kann man sagen, ja, alles prüfen, wie furchtbar, ja, was wäre denn die Alternative? Ja, genau, dir ist gesagt, was gut ist, ja, also mach einfach, was zu tun ist, denk nicht weiter drüber nach. Du hast deinen Korridor, das tust du nicht. Also da sind wir wieder ganz schnell bei so einem Gebote-Kanon, ja. Gebote, Regeln. Und dann wird dir schon jemand sagen, was richtig ist. Und dann machst du das. Und dann ist man ja ganz schnell wieder bei diesen Aspekten, ob es jetzt die gewollte Verdummung ist, zum Beispiel durch irgendwelche Leute, die irgendwas sagen. In der Kirche gab es das auch lange. Ja, ich sag mal, das war ja ein wichtiger Aspekt von Luther zu sagen, denk doch mal selber nach, lass dir nicht alles von den Popen vorsagen sozusagen, lass dich nicht irgendwie in die Irre führen, denk selber nach und gucke. Das ist für mich urprotestantisch und das finde ich super und das gilt, glaube ich, genauso auch für die Politik zum Beispiel und für das ganze Leben. Ja, absolut. Also ich habe auch tatsächlich, als ich die Jahreslosung die ersten Male so gelesen habe, ich habe gar nicht so genau geguckt, wo die eigentlich steht, sondern wenn die einem so das erste Mal begegnet, dachte ich, ach, schönes Wort. Und das habe ich immer automatisch mit dem ersten Korintherbrief im Zusammenhang gesehen, witzigerweise. Und ich habe sehr danach gesucht, aber ich habe bis jetzt den Zusammenhang, den ich im Kopf habe, gar nicht gefunden. Es ärgert mich sehr, weil ich wirklich, und ich habe auch schon mit anderen darüber gesprochen, die das genauso haben. Also das ist jetzt nicht aus der Luft gegriffen. Und es ist ja schließlich auch der gleiche Theologe. Der an anderer Stelle mal sagt, da geht es um die Frage, was uns unrein macht und ob man jetzt bestimmte Dinge tun darf und bestimmte Dinge nicht. Und da sagt er ja eben, es ist alles erlaubt, aber es ist nicht alles zum Guten. Es ist alles erlaubt, aber es soll nicht alles Macht über mich haben oder nicht soll wirklich Macht über mich haben. Und in diesem Zusammenhang, in diesem Denkkanon sozusagen, habe ich immer dieses Wort prüft alles und behaltet das Gute eingeordnet, dass man sagt, ne, erstmal, das ist ganz wichtig, es ist alles erlaubt, aber es ist nicht alles gut, was wir machen. Genau. Und wenn wir dann alles prüfen, das heißt, man macht nicht unreflektiert einfach irgendwas, weil die anderen das auch machen. Mhm. Das ist schon mal eine ganz, ganz wichtige Sache, wenn politisch, wenn kirchlich, wenn privat im Freundeskreis oder sonst was, wenn Menschen irgendwas machen, dann wenn Menschen irgendwas propagieren, wenn Menschen irgendwas behaupten, dann heißt das nicht automatisch, das musst du auch machen. Genau. Das beschäftigt mich jetzt in den letzten Jahren sehr, sehr stark, weil man da durchs Internet wirklich ganz viele Dinge mitkriegt. Also, und das wird dann immer sehr gehypt, so plötzlich sind alle der gleichen Meinung und nein, guck erstmal in Ruhe und dann frag dich, stimmt das? Ist das gut? Und behalte das Gute. Und wie du vorhin schon gesagt hast, es wird nicht automatisch schon mal vorgegeben, was das Gute ist. Genau. Historisch gesehen, glaube ich, habe ich mal geguckt, Thessaloniki, Hafenstadt, ne, wo viele kulturelle Einflüsse aufeinander kommen. Und man ja auch hätte sagen können, ja, so machen wir es jetzt, so ist Christentum, das ist kulturell richtig sozusagen. Nein, da kommen verschiedene Prägungen aufeinander. Und jetzt geht es ja darum, eben nicht zu sagen, einer sagt jetzt, so wird's gemacht, sondern da ist es eigentlich ein Plädoyer für Offenheit, für Neugier, ja, auch ein wichtiger Aspekt, für Vielfalt, für Toleranz und so. Das ist also erstmal vom Ansatz her sehr, sehr gut. Jetzt haben wir ja gesehen, ist ja gerade die aktuelle Debatte, Facebook und so weiter und der Faktencheck. Das Prüfen ist natürlich nicht immer so einfach, weil wenn man etwas prüfen will, dann muss man ja auch erstmal gucken, also wie wirkt sich das wirklich aus? Stimmt das auch? Ist das wirklich gut? Ist das schlecht? Und gerade wo du sagst, Internet oder Dinge, das ist eben oft schwer zu gucken. Wo kommt das her? Wer hat das gesagt? Was ist da für eine Absicht hinter und so? Also das heißt, Prüfen ist anstrengend. Ja, man muss recherchieren, man muss nachdenken, man muss der Sache auf den Grund gehen. Das ist das Erste. Und dann das Zweite, hast du auch schon gesagt, dann ist die nächste Frage, was ist das Gute? Also, ne, gut für was, gut für wen? Genau. Und da finde ich gerade eben spannend, dass damals schon ganz bewusst gesagt wird, Christinnen und Christen tun das nicht oder tun das wohl. Das ist es nicht, sondern, also das wird ja eigentlich auch von vielen erwartet. Das hat Kirche auch lange so gesagt, dass wir vorgeben, was christlich ist und was nicht. Und ich kenne das auch von so mancher christlicher Gemeinschaft, die sagen, für uns Christen ist das nichts. Mhm. Oder so, die haben das vielleicht für sich geprüft und entschieden. Das Schöne ist aber, dass man daraus niemals allgemeingültige Gesetze machen kann, dass gerade diese Freiheit da ist, wenn ich mit Gott unterwegs bin. Das ist allerdings, glaube ich, ganz wichtig. Also es geht nicht nur darum zu sagen, prüft alles und behaltet das Gute, also soll ich jetzt dieses Stück Käse noch essen? Nein, denn es hat zu viele Kalorien oder so. Es geht ja jetzt nicht darum, so aus Diätgründen oder aus welchen Gründen auch immer, Dinge zu entscheiden, sondern es geht darum, wenn ich als Christ oder als Christin mit Gott unterwegs bin, kann ich das gut mit diesem Glauben vereinbaren? Ist das etwas, was mich da weiterbringt, was mich da fördert, unterstützt? Oder ist das etwas, was mich wahrscheinlich belastet, was mich nicht weiterbringt, was mir Schwierigkeit macht? Und das kann tatsächlich, sagen wir mal, je nachdem, in welchen Bezügen ich lebe und in welchen Gegenden ich lebe und was meine Aufgabe ist, sogar unterschiedlich sein. Also es kann sein, dass wir in Eidinghausen-Dehme hier zum Beispiel für unsere Gemeinde etwas entscheiden, was für uns gut ist, was aber, was weiß ich, in Süddeutschland oder in Münster oder in Koblenz oder in Konstanz oder wo auch immer, nicht funktionieren würde. Ja, ich kann dann eben nicht sagen, das ist jetzt gut und das ist jetzt so, das müssen jetzt alle machen, sondern das darf man selber entscheiden. Und es ist dann Quatsch, wenn dann die einen Christen sagen, das ist aber nicht christlich. Sondern das ist immer, das darf eine relativ individuelle Entscheidung sein. Also das Beispiel, was wir jetzt, wir können ja ein paar Beispiele machen. Also zum Beispiel, wir haben mal über die Frage gesprochen, auch in Silvester zusammen mit dem Abendmahl, wie man das feiert zum Beispiel. Und da kann man jetzt schnell sagen, ja, so muss man es machen, ja, nur so ist es richtig. Nein, ich finde, man muss erstmal verstehen, zum Beispiel, warum werden Dinge getan, ja? Also was steckt, was ist die Absicht dahinter? Was sind die Gründe dafür oder so? Und dann wägt man das ab. Und das Schöne ist ja, dass wir auch eine gewisse Freiheit haben, Dinge für uns so oder so anzugehen. Das heißt, wenn ich in einer bestimmten Form, sagen wir mal, einen Gottesdienst zu feiern, wenn mir das nicht so gut gefällt, dann muss es ja nicht gleich schlecht sein, sondern dann kann das ja heißen, das ist vielleicht für mich jetzt nicht so gut zum Beispiel. So. Dann bei den ethischen Sachen, es ist ja nicht verboten, was weiß ich, mit 200 über die Autobahn zu fahren, wenn da kein Tempolimit ist. Die Frage ist nur, ob das gut ist. Ja? Zum Beispiel im Hinblick auf meine Gesundheit, im Hinblick auf den Stress, im Hinblick auf andere Dinge. Insofern, genau, darf man prüfen. Die spannende Frage, finde ich, wird da, wo es so Tabus gibt. Und da fällt mir jetzt doch eben das Beispiel, ich wage es mal zu sagen, AfD ein. Die ganze Debatte Trump, Elon Musk, wir haben es gerade gehört, Alice Weidel hat auf X sich mit Elon Musk unterhalten und sie waren sich einig, dass die AfD die tollste Partei ist. Und jetzt sagt man ja oft in der Kirche, nein, also mit denen reden wir nicht, das ist alles bäh. Das reicht aber nicht, finde ich. Sondern man muss sich schon meiner Meinung nach damit auseinandersetzen, um es dann vielleicht sogar begründet auch entsprechend abzulehnen. Das möglicherweise schon, ja. Oder ganz sicher vielleicht sogar, ich weiß es nicht. Aber man muss sich damit auseinandersetzen, man muss es prüfen, finde ich. Genau, das meine ich auch mit dem Nachplappern von vielen Dingen, die einem einfach vorgesetzt werden und sagt, das ist jetzt das, also dieses Influencertum, was ja total wichtig geworden ist, dass einzelne Leute uns signalisieren, was jetzt gerade Trend ist, was jetzt gerade angesagt ist und das von vielen dann übernommen wird. Das ist eigentlich genau das Gegenteil, würde ich sagen. Da sagen mir Leute, so lange, das ist ja auch das Prinzip von so Werbung auf Instagram zum Beispiel oder so. Du kriegst, wenn du dir da was angeguckt hast, kriegst du immer wieder bestimmte Werbung, bis du irgendwann mürbe, bis du das kaufst. Mhm. Oder bis du irgendwann sagst, ich muss da irgendwie eine Einstellung verändern oder so. Mhm. Dieses Wort sagt eigentlich das Gegenteil. Das sagt eigentlich, prüfe, du darfst dir das gerne angucken, aber prüf das, brauchst du das wirklich? Mhm. Ist das nötig? Ist das gut? Bringt dich das weiter? Oder ist das nur etwas, was andere weiterbringt, finanziell zum Beispiel? Und man muss sich ja schon fragen, warum Elon Musk als der reichste Mann der Welt, der also wirklich unvorstellbare Finanzreserven irgendwie hinter sich hat, warum der denn jetzt auf einmal meint, er müsste in der Welt überall den Leuten sagen, welche Politik zu verfolgen ist. Macht er das als Menschenfreund oder so, weil er die Welt verbessern will, oder verspricht er sich davon, sagen wir mal, noch mehr Erfolg, Einfluss und Macht? Könnte man vielleicht annehmen, ja. Also jedenfalls ist klar, wenn man prüft, muss man ja irgendeinen Maßstab haben. Ja? Das heißt zum Beispiel, wenn ich Säure-Base prüfe, nehme ich Lackmuspapier. Wenn ich die Reifentiefe messe, habe ich dafür ein Messgerät. Das heißt, irgendwas habe ich ja, an dem ich das messe. Und das Gute, finde ich, da gibt es ja nicht so, als ob es keine Kriterien gäbe, sondern Kriterium könnte ja sein, zum Beispiel sowas wie, dass Gott alle Menschen liebt, alle Menschen in Würde leben sollen zum Beispiel. Oder dass eine gewisse Gerechtigkeit hergestellt ist, dass keiner zu kurz kommt zum Beispiel, dass man einigermaßen so leben kann, wie man sich das wünscht, in Freiheit zum Beispiel. Das wären für mich so Prüfsteine der Menschlichkeit, die auch ethisch aus dem Christentum begründet sind, und daran würde ich das messen. Und dann würde ich mir sagen, ich gucke mir mal jede Aussage an, ich gucke mir auch Parteiprogramme an, ich gucke mir Aussagen an und prüfe mal, ob das im Sinne dessen ist, dass es dem Leben dient, dass es auch der Gerechtigkeit, der Würde dient. Und daran prüfe ich das dann. Also was ist gut für das Leben der Menschen zum Beispiel? Genau. Und wie gesagt, das kann je nach Bezugssystem tatsächlich auch mal zu anderen Gewichtungen führen. Mhm. Aber es wird sicherlich auch immer wieder Dinge geben, die man vom christlichen Glauben her dann einfach auch gemeinschaftlich sozusagen prüft und dann sagt, haben wir geprüft, ist nichts. Genau, und manchmal wird es auch Kontroversen geben. Mir fällt die Debatte ein, zum Beispiel, wo mal in den 80er Jahren gesagt wurde, Atombomben sind unchristlich oder so. Das sind solche verkürzten Aussagen, die man, glaube ich, so nicht treffen kann. Oder in der Corona-Zeit, wo gesagt wurde, Impfen ist Nächstenliebe. Das sind persönliche Aussagen, die sind auch vielleicht begründet, aber jemand anderes kann durch Prüfung zu einem anderen Ergebnis kommen. Das heißt insgesamt einerseits, weil es so komplex ist und andererseits, weil man verschiedene Ergebnisse auch im Konkreten haben kann, ist Prüfen eben, das sagtest du ja auch, so wahnsinnig anstrengend. Hm. Ja, und ich habe vorige Tage in der Zeitung gelesen, ist gar nicht lange her, warte mal, die Zeitung ist von Montag, heute ist Freitag. Da war ein Bericht über einen KI-Jesus im Beichtstuhl. Mhm. Den hat man also konstruiert und das ist in einer Kapelle in der Schweiz. Da hat man also einen Beichtstuhl aufgebaut, in dem ein KI-generierter Jesus arbeitet. Und man hat aber ausdrücklich gesagt, das ist jetzt kein Personalersatz oder so, wir machen das jetzt alles per KI, sondern das ist eine Kunstinstallation, die soll also sozusagen genau zum Denken herausfordern. Die soll also eigentlich genau das machen, was die Jahreslosung einklagt, prüft alles und behaltet das Gute, also setzt euch damit auseinander und fragt euch mal, wo sind die Vorteile, wo sind aber auch die Grenzen der KI? Finde ich ein sehr, sehr spannendes Beispiel, sich damit auseinanderzusetzen. Es wird jetzt Leute geben, die sofort sagen, das ist Gotteslästerung. Es wird jetzt Leute geben, die sagen, das ist richtig super. Wir sollten die Vorteile der KI nutzen. Da gab es also dann zum Beispiel Marco Schmidt, einen theologischen Mitarbeiter, der da zuständig ist. Der war richtig verblüfft. Er sagte, die KI hat tolle Sachen generiert da. Manches, was dieser Jesus im Beichtstuhl gesagt hat, das hätte ich nicht besser machen können oder das hätte ich auch nicht anders gemacht und das ist doch interessant. Demgegenüber wird dann in dem Zeitungsartikel eine Theologin aus Münster, eine Frau Puzio, zitiert, die also unter anderem mit Technikethik arbeitet und die also da sehr kritisch rangegangen ist, wobei sie nicht kritisch rangeht, weil sie sagt, KI, also eine künstlich generierte Intelligenz, kann doch nicht die persönliche Zusage Gottes ersetzen, sozusagen, sondern sie sagt, nein, die KI ist schlecht programmiert worden. Also es wird ein westlicher, langhaariger Jesus gezeigt, das transportiert alte, überkommene Vorstellungen und es werden es wird etwa zum Beispiel ein überholtes Bild der Frau präsentiert, das stärkt alte religiöse Vorstellungen, die in der Theologie längst überholt sind. Klar, das können Menschen auch, ja, also alte, also die falschen Dinge weitergeben, die nicht richtig reflektiert, aber sie sagt eben nicht, ein Jesus im Beichtstuhl ist problematisch, weil ich mich auf KI-generiertes Material einlasse und das für meine persönliche Seelsorge oder für meine weil das jetzt benutzt wird, um mir Gottes Wort zuzusagen, wie auch immer, sondern sie sagt, nee, das ist nicht gut programmiert, das ist theologisch sozusagen überholt. Das kann man dann natürlich an der Stelle mit dieser Sache festmachen, weil man das ja sozusagen nachvollziehen kann. Bei einem normalen Beichtstuhl wäre das wahrscheinlich schwieriger, zumal ja auch das Beichtgeheimnis gilt. Ja, prüft alles und behaltet das Gute. Wir müssen leider feststellen, heute ist das Internet nicht so gut. Wir haben es geprüft, wir haben Podcast gemacht, aber tatsächlich ist mein lieber Podcast-Kollege Lars Kunkel gerade rausgeflogen. Der ist nicht mehr da. Das wird ihn fuchsen, das wird uns fuchsen, insbesondere weil er jetzt auch auf dieses Thema mit dem Jesus im Beichtstuhl nicht mehr eingehen kann. Vielleicht habt ihr ja Ansichten dazu. Ich denke, das ist eine tolle Jahreslosung, die uns gut begleiten kann. Und ich wünsche allen einen guten, jetzt auch noch verspätet, Start ins neue Jahr, ein frohes und gesegnetes neues Jahr 25. Und prüft alles, behaltet das Gute und bleibt behütet. Tschüss. Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.